Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. 9. Teil. Am nächsten Morgen wurde auf der Pequod gelenzt, so wie jeden Morgen. Und siehe da, mit dem Wasser pumpten sie auch eine ganze Menge Tran hoch. Etliche Fässer in der Last mussten arg lecken. Sorgte um ihn überall und Starbuck begab sich hinab zur Kajüte, um die unerfreuliche Meldung zu überbringen. Na da! Sir? Ab an Deck, raus mit dir! Das schneeweiße neue Knochenbein gegen das festgeschraubte Tischbein gestemmt, ein Klappmesser lang wie eine Heckensichel in der Hand, saß der wunderliche Alte da, den Rücken zur Tür gekehrt und zog stirnrunzelnd seine alten Kurslinien auf der Seekarte nach. Captain, ich bin's. Die Tranfässer in der Last sind leck, Sir. Wir müssen Löschtakel aufbringen und die Last löschen. Löschtakel aufbringen jetzt? Wo wir kurz vor Japan stehen, sollen wir hier eine Woche beidrehen und ein paar alte Fässer flecken? Sir, wir verlieren an einem Tag mehr Tran, als wir in einem Jahr wieder einfahren können. 20.000 Meilen sind wir dafür gesegelt. Das lohnt sich zu retten. Hinaus! Sollen sie doch lecken, die Fässer! Ich bin selbst ganz leckgeschlagen. Ei, und doch drehe ich nicht bei, mein Leck zu stopfen. Denn wer kann es finden im tiefen, beladenen Rumpf? Und wenn er es denn findet, wie will er es stopfen im heulenden Sturm dieses Lebens? Starbuck, die Löschtakel werden nicht gereckt. Verstanden? Was werden die Eigner dazu sagen, Sir? Sollen sie doch an Nantucket-Strand stehen und sich die Lunge aus dem Leib schreien? Immerzu kommst du mit diesen elenden Eignern, Starbuck. Gerade als wären die Eigner mein Gewissen, aber ich sage dir, der einzige wirkliche Eigner einer Sache ist ihr Kommandant. Und mein Gewissen ruht im Kielholz dieses Schiffes. An Deck, sage ich. Ahab riss eine geladene Muskete aus dem Wandhalter, die auf Südseefahren in den wenigsten Kajüten fehlt. Es gibt einen Gott, welcher ist Herr über die Erde. Und es gibt einen Kapitän, welcher ist Herr über die Pequod. An Deck, Starbuck! So feurig sprühten die Augen des Ersten, so hitzig glühten seine Wangen, dass man denken mochte, er habe den Feuerstrahl aus dem Musketenlauf tatsächlich zu spüren bekommen. Aber sofort war Starbuck wieder Herr seiner selbst. Du hast mich nicht erniedrigt, Captain. Nur bis aufs Blut erzürnt. Das hast du mich. Er wandte sich zum Gehen und sagte nach außen gefasst: Und doch brauchst du nicht auf der Hut zu sein vor Starbuck. Einem jüngeren Mann als dir würde ich das nicht verzeihen. Eins aber noch. Ahab sollte sich vor Ahab hüten. Sei vor dir selber auf der Hut, alter Mann. Oho, er wird dreist. Aber er gehorcht trotzdem. Dann aber glättete sich seine tief zerfurchte Stirn. Ahab soll sich vor Ahab hüten? Da ist was dran. Er hängte das Gewehr zurück und begab sich an Deck. »Hey, Starbuck, bist ein allzu guter Kerl, Starbuck«, raunte er dem Steuermann zu, dann laut zur Mannschaft: »Alle Mann an die Bramsegel!« »Na, was ist, Starbuck?« »Ei, Sir, Bramsegel aufgehalten!« »Mastsegel vorn und achtern reffen! Holt Back die Großra!« »Großra Back!« »Ist das Dack? Bringen Sie die Löschtakel auf!« Und löschen Sie die Hauptlast. Ei, Sir. Und dicht. Und eins. Schwenk rüber. Und so, rüber nach Backbord damit. Und drei. Lass runterlassen. Und die Schrei. Und stopp. Bei der Suche nach den Lecks stellte sich heraus, dass die zuletzt in die Last gestrichenen Fässer rundum dicht waren und das Leck weiter unten liegen musste. Da die See gerade ruhig ging, hoben wir also Fass auf Fass aus der Tiefe herauf, störten den Schlummer der gewaltigen Stückfässer ganz unten über dem Kiel und beförderten diese gigantischen Maulwürfe aus schwarzer Mitternacht nach oben ans Tageslicht, bis zuletzt auf den vollgestapelten Decks kaum noch ein Durchkommen war. Die drei noch, Sir. Da sind alle Fässer oben. Der hohle Rumpf unter den Füßen hallte, als schreite man über leere Katakomben hin, und die Pequod in der See taumelte und schlingerte wie eine leere Korbflasche. Oberlastig war wie ein Student ohne eine warme Mahlzeit im Bauch, aber mit dem ganzen Aristoteles im Kopf. Wie gut, dass uns in dieser Zeit kein Taifun heimsuchte. Just zu dieser Zeit aber erkrankte mein armer, heidnischer Gefährte und bester Busenfreund Quiquick an einem Fieber, das beinahe sein endloses Ende bedeutet hätte. Hey, Hare Mai! Merawe wo yaoi! Hey! Quiquick, schwitzen! Trinken! Armer Quiquick, als das Schiff schon halb ausgeweitet war, da hättet ihr euch über das Lug beugen und auf ihn hinabschauen sollen, den tätowierten Wilden, wie er da unten nackt bis auf die wollenen Unterhosen in der schmierigen Nässe herumkroch wie eine grün gefleckte Eidechse auf dem Grunde eines Brunnens. Und ein Brunnen oder ein Eiskeller war es für den armen Heiden auch, denn er fing sich dort, so seltsam das klingt, obwohl er so schwitzte, obwohl ihm so heiß war, eine schlimme Erkältung ein, die fiebrig wurde und ihn schließlich in seine Hängematte zwang, schon auf der Schwelle zur Tür des Todes. Wie schwand er dahin, in diesen wenigen zäh fließenden Tagen, bis es schien, als wäre er nur noch Haut und Knochen und Tätowierungen. Während der grauen Morgenwache, als der Tag heraufdämmerte, rief er einen Mann zu sich, nahm seine Hand und sagte, er habe in Nantucket einmal kleine Kanus gesehen aus dunklem Holze, ähnlich dem schweren Holze, das seine Heimatinsel die Waffen liefert, und auf seine Nachfrage erfahren, dass alle Waljäger, die in Nantucket sterben, in eben diese dunklen Kanus gelegt würden. Die Vorstellung, so aufgebahrt zu werden, hat ihm gut gefallen, denn das erinnere ihn an den Brauch seiner eigenen Rasse, einen toten Krieger erst einzubalsamieren und dann in sein Kanu zu legen, auf das er zu den Inselwelten der Sterne treibe. An Bord befand sich noch ein Stapel alten, sargschwarzen heidnischen Holzes, das einst auf einer langen Reise in den jungfräulichen Hainen der Lakadiven gefällt worden war, und einer empfahl, den Sarg doch aus diesen dunklen Brettern zu zimmern. Kaum hatte der Zimmermann den Befehl erhalten, als er auch schon nach seinem Zollstock griff und sich unverzüglich mit der ihm eigenen Gleichmut ins Vorschiff begab, um bei Quiekweck peinlich genau Maß zu nehmen, wobei er beim Anlegen des Zollstocks Quiekwecks Leib mit regelmäßigen Kreidestrichen verzierte. Dann legte er Bretter und Werkzeug zurecht und ging ans Werk. Als der letzte Nagel eingeschlagen und der Deckel ordentlich abgehobelt und eingepasst war, schulterte er den Sarg, als wär's nichts, und marschierte nach vorne. So, hier ist er, wie bestellt. Ich hoffe, alles passt, wenn's so weit ist. Quiekweck lehnte sich aus seiner Hängematte vor und musterte den Sarg eingehend. Ismael, horomaitau auri. Dann ließ er seine Harpune holen, den hölzernen Schaft abziehen und das Eisen zusammen mit einem Paddel seines Bootes in den Sarg legen. Hoi moina, papi. Auch ein Streifen aufgerollten Segeltuchs wanderte als Kissen in den Sarg, und dann bat Quiekweck herzlich darum, auf sein letztes Lager gebettet zu werden, um sich von dessen Vorzügen, soweit vorhanden, selbst zu überzeugen. Schließlich murmelte er Ramai, das geht schon, das passt, und bedeutete, dass er wieder in seine Hängematte gelegt werden wolle. Tingeling, tingeling. Pip, der sich die ganze Zeit in der Nähe herumgedrückt hatte, legte Quiekwecks Hand leise schluchzend in die seine. In der anderen hielt er sein Tambourin. Wohin ziehst du, Quiekweck? Pip hat sein Tambourin vergessen und ich hab's gefunden. Tingeling, tingeling. Tingeling, tingeling. Pip hat sein Tambourin vergessen und ich hab's gefunden. Tingeling, tingeling. Tingeling, tingeling. Ja, Quiekweck stirbt tapfer. Ich schlag den Trauermarsch. Antreten in Zweierreihen. Angetreten. Quiekweck stirbt tapfer. Ja, tingeling, tingeling tapfer. Nun aber, da er doch offensichtlich alle Vorbereitungen für seinen Tod getroffen hatte, nun, da sein Sarg erwiesenermaßen passte, kam Quiekweck auf einmal wieder zu Kräften. Und bald wurde die Kiste des Zimmermanns nicht mehr gebraucht. Sinngemäß sagte Quiekweck, dass die Ursache seiner plötzlichen Genesung folgende sei. Als es heikel wurde, habe er sich einer Kleinigkeit an Land besonnen, welche er nicht erledigt habe und deshalb seine Meinung geändert. Er könne jetzt noch nicht sterben, verkündete er. Quiekweck vertrat die Auffassung, dass eine bloße Krankheit einen Menschen, der zum Leben entschlossen sei, nicht umbringen könne. Nichts könne das, außer ein Wal oder ein Sturm oder eine zerstörerische Macht ähnlicher Art, gewalttätig, unbeherrschbar, vernunftlos. Warschau, Rudergänger, an die Brassen! Aye, Sir! Alle Mann an die Brassen! Leinen dicht! Luf an! Ist angeluft, Sir! Wir passierten die Baschi-Inseln und segelten endlich hinaus auf die große Südsee. Unter anderen Umständen hätte ich meinen lieben Pazifik gewiss überschwänglich begrüßt, waren doch die wiederholten Gebete meiner Jugend endlich erhört worden. Tausende von Meilen wogte das Blau dieses stillen Ozeans nach Osten. Etwas Liebliches und Unbegreifliches liegt über diesem Meer. Dieselben Wellen umspülen die Molen neu erbauter Städte Kaliforniens und waschen auch die alterswelken, doch noch immer herrlichen Gestade Asiens, die älter sind als Abraham. So gürtet dieser gottgleich unergründliche Pazifik den weiten Leib der Welt, macht alle Küsten sich zu einer einzigen Bucht und wird zum Herz der Erde, das in Gezeiten pocht. Gewiegt von einer ewig gleichen Dünung, bekennt ihr euren Glauben an den göttlichen Verführer und beugt das Haupt vor Pan. Um das milde, kühle Sommerwetter auszunutzen, das nun in diesen Breiten herrschte und um sich auf den bevorstehenden, besonders lebhaften Betrieb an Bord vorzubereiten, hatte Perth, der rußverschmierte, schwielige alte Schmied, seine tragbare Esse nicht wieder in der Last verstaut, nachdem er seinen Teil zu Ahabs Bein beigetragen, sondern sie an Deck belassen und fest an den Ringbolzen am Fockmast verlascht. Die Bootsführer, Harpuniere und Buchmänner lagen ihm andauernd in den Ohren, ihnen mit kleinen Arbeiten zu Diensten zu sein. Die Männer hielten Speckspaten, Piken, Spitzen, Harpunen und Lanzen in den Händen. Und derweil er sich abmühte, beäugten sie eifersüchtig jede seiner rußigen Bewegungen. Aber der Alte führte einen geduldigen Hammer in einer geduldigen Hand. Wortlos, würdevoll und bedächtig, seinen chronisch krummen Rücken noch tiefer beugend, mühte er sich ab, als bestehe das Leben nur aus Mühsal, als folgten die schweren Schläge seines Hammers den schweren Schlägen seines Herzens. Und so war es auch. Ein elendes Dasein. Kapitel 112. Der Schmied Perth und seine Geschichte. Perth war ein alter Mann, dem mit einer Verspätung von fast 60 Jahren das zugestoßen war, was im Handbuch des Elends als Ruin geführt wird. Er war weithin als ein hervorragender Handwerker bekannt gewesen. Er hatte viel Arbeit gehabt und ein Häuschen mit Garten besessen. Ein junges, liebendes Weib, das seine Tochter hätte sein können, hatte ihm 3 fröhliche, rotbackige Kinder geschenkt. Jeden Sonntag war er zum Gottesdienst in eine Kirche gegangen, die einladend in einem kleinen Wäldchen stand. Eines Nachts aber hatte sich im Schutze der Dunkelheit und zudem noch höchst listig verkleidet, ein ruchloser Einbrecher in sein glückliches Heim gestohlen und ihnen alles geraubt. Und die Geschichte wird noch finsterer. Der Schmied selbst hatte diesen Einbrecher unwissentlich in den Schoß seiner Familie eingeführt. Es war der Geist aus der Flasche. Als der verhängnisvolle Korken gezogen, entwich der Teufel und verödete Haus und Hof. O Tod, warum kannst du nicht manchmal bei Zeiten kommen? Hättest du diesen alten Schmied zu dir genommen, ehe er sich vollständig zugrunde gerichtet hatte, dann wäre der jungen Witwe liebevolle Trauer und den Waisen ein wahrhaft ehrwürdiger, vorbildlicher Vater beschieden gewesen, von dem sie dereinst hätten träumen können. Und sie alle hätten ein sorgenfreies Auskommen gehabt. Doch der Tod riss einen tugendhaften älteren Bruder nieder, von dessen fröhlich pfeifendem Tagewerk eine weitere Familie abhing, und ließ den nichtsnutzigen Alten stehen, auf das ihn die grässliche Fäulnis des Lebens leichter zu fällen mache. Wozu noch die ganze Geschichte erzählen? Tag für Tag wurden die Hammerschläge aus meinem Keller seltener. Der Blasebalg fiel in sich zusammen, die Esse erstickte in Asche. Das Haus ward verkauft. Die Mutter verschwand unter dem hohen Gras des Kirchhofs. 2 der Kinder folgten ihr nach. In einem solchen Leben bleibt wohl nichts zu wünschen, denn der Tod. Doch der Tod ist nur der Beginn einer Reise in die unversuchte Fremde. Er ist nur der erste Gruß an das, was möglich ist, im unermesslich Fernen, im Wilden, im uferlosen Reich des Wassers. Deshalb... Für die Todessehnsucht in den Augen jener Männer, welche tief im Innern immer noch den Selbstmord scheuen, breitet der Ozean, in den alles mündet und der alles aufnimmt, verlockend seine weite Fläche voll unvorstellbarer, erregender Schrecken und wundersamer, neu belebender Abenteuer aus. Und aus den Herzen grenzenloser, stiller Ozeane, da singen jedem tausend Meerjungfrauen entgegen. Komm her, du gebrochenes Herz. Hier wartet neues Leben statt der Schuld eines vorzeitigen Todes. Komm her. Begrabe dich in einem Leben, das dich für deine alte Welt anlandt, der du so sehr ein Greuel bist, wie es dir vor ihr jetzt greult, noch rascher ins Vergessen stürzet als dein Tod. Komm her. Stell nun auch deinen Grabstein auf den Kirchhof und komm mit uns, bis dass wir dich freien. Und so kam ich, Perth, zum Walfang. Schon gut, schon gut. So ruhig und verständig klingt deine dünne Leidenstimme mir. Der schwermütige Ahab war in einiger Entfernung von Perth stehen geblieben, ein abgewetztes Ledersäckchen in der Hand. Auch ich lebe nicht im Paradies. Doch kann ich anderer Männer Elend, das sie nicht irre macht, kaum noch ertragen. Du solltest irre werden, Schmied. Sag, warum wirst du's nicht? Es war gegen Mittag. Mit seinem verfilzten Bart, angetan mit einem Schurz aus rauer Haifischhaut, stand der Schmied zwischen seiner Esse und dem Amboss, welchen er auf einen eisenharten Holzklotz gestellt hatte. Mit der einen Hand hielt er eine Pikenspitze in die Glut, mit der anderen betätigte er die Lungen seiner Esse. Wie kannst du es ertragen, ohne irre zu werden? Hasst dich der Himmel immer noch, dass du nicht irre werden kannst? Was hast du da gerade im Feuer? Hab eine alte Pikenspitze geschweißt, Sir. Und kannst du sie wieder ganz glatt machen, Schmied, so übel zugerichtet, wie die ist? Du kannst wohl alle Risse und Dellen glätten, ganz gleich, wie hart das Eisen ist, was, Schmied? Ei, Sir. Alle Dellen, alle Risse. Außer einem. Ah, wie gern, Schmied, würde ich den Kopf auf deinen Amboss legen. Deine schwersten Hämmer zwischen meinen Augen spüren. Er fuhr sich mit einer Hand über seine gefurchte Stirn. Sag an, kannst du den Riss hier glätten? Das ist eben jener, Sir. Alle Dellen und Risse, außer einem. Ei, Schmied, der lässt sich nicht glätten. Denn wenn du ihn auch nur in meiner Haut erblickst, hat er sich doch bis in den Schädelknochen eingefressen. Was soll's, genug mit diesem Kinderkram. Sieh her! Er klimperte mit dem Lederbeutel, als wären lauter Goldmünzen drin. Ja. Mach mir eine Harpune, Schmied. Eine, die auch tausend Teufelsgespanne dich zerreißen können. Etwas, was im Wale stecken bleibt wie der Knochen seiner Flosse. Hier, das Zeug dazu. Und warf das Säckchen auf den Amboss. Sieh her, aufgelesene Kuppnägel sind das aus den Eisen von Rennpferden. So, das beste, härteste Eisen, das wir Schmiede verarbeiten. Weiß ich. Halten zusammen wie Leim aus geschmolzenem Mördergebein. Los, schmied mir die Harpune. Schnell, ich fach das Feuer an. Als Perth den Schaft zum fertigen Stabe geschweißt hatte und ihn zum Ablöschen in ein Wasserfass tauchte, zischte das Eisen auf. Für den weißen Wahltipp? Ja, den weißen Teufel. Jetzt aber an die Widerhaken. Hier, meine Rasiermesser. Allerbester Stahl. Nimm schon, Mann. Ich brauch sie nicht mehr. Nimm und ins Feuer damit. Bald hatte Perth den Stahl zu einem Pfeil gehämmert und hielt nun die Widerhaken ein letztes Mal ins Feuer, um sie im Wasserfass zu härten. Nein, kein Wasser! Ich will, dass sie die wahre Todeshärte hat. Ahoi da! Peter Stego, quick weg! Dagu, herüber mit euch! Gebt mir von eurem Blut! Die drei Harpuniere nickten finster. Ja. Drei Schnitte in heidnisches Fleisch und die Spitze für den weißen Wal war abgelöscht. Rudergänger, Kurs raumer Wind. Aye, Sir. Kurs liegt an. Klar bei Leesegel. Leesegel setzen. Hey-ho, hey-ho singt. Nie ein, weil der Mächtiger schlingt. Tiefer und tiefer drang die Pequod in das Herz der japanischen Fanggründe vor und bald war an Bord alles bereit für die Jagd auf den Fisch. Solche Zeiten, da man unter einer Lindensonne den lieben langen Tag auf einer sanften Dünung treibt, die langsam steigt und wieder fällt, da man in seinem Boote sitzt, das leicht ist wie ein Birkenrindenkanu und sich voller Behagen so unter die weichen Wellen mischt, dass diese wie Kaminkatzen gegen das Dollbord schnurren, das sind die Zeiten träumerischer Stille. Da man über der ruhigen Schönheit und Schimmerigkeit der Ozeanhaut das Tigerherz vergießt, das darunter schlägt, und sich nicht gern darauf besinnt, dass dieses Sammetpfötchen erbarmungslose Krallen birgt. Schiff! Schiff voraus! Steuerbord voraus! Schiff in Sicht! Es war ein Schiff aus Nantucket, die Bachelor, welche soeben das letzte Tranfass in ihre volle Last gezwängt und ihre beinahe berstenden Lugs verschalkt hatte und nun im fröhlichen Festtagsgewande frohlockend, wenn auch etwas aufgeblasen, zwischen den weit über den Fanggrund verstreuten Schiffen die Runde machte, bevor sie den Bug der Heimat zuwandte. Die drei Männer in ihren Masttoppen hatten lange flatternde Bänder aus schmalem roten Fahnentuch an ihren Hüten befestigt. Am Heck war Kiel oben ein Fangboot aufgeheißt und vom Bugspriet hing als Trophäe der lange Unterkiefer des Wales, den sie zuletzt erlegt. Überall in ihrem Rigg flatterten Signalwimpel und Flaggen in allen Farben. An allen drei Mastkörben waren je zwei Fass Walrat seitlich festgelascht. In den Marssalings darüber sah man schlanke Fässchen mit derselben kostbaren Flüssigkeit und am Flaggenknopf ihres Großmasts hing eine Messinglaterne. Wie wir später erfuhren, war der Bachelor das Jagdglück in geradezu unglaublichem Maße hold gewesen, was umso verwunderlicher war, als viele andere Schiffe monatelang in eben jenen Gewässern gekreuzt hatten, ohne einen einzigen Wal zu erlegen. Die Bachelor hatte nicht nur Fässer voll Pökelfleisch und Brot weggegeben, um Platz für das weit wertvollere Walrad zu schaffen, sondern hatte überdies auch leere Fässer von den Schiffen eingetauscht, denen sie begegnete, und diese waren an Deck sowie in der Kapitänskajüte und den Offizierskammern gestaut. Spaßvögel fügten hinzu, man habe alles mit Spermöl gefüllt, mit Ausnahme der Hosentaschen des Kapitäns. Die habe er sich reserviert, um seine Hände hineinzustecken, als selbstgefälliges Zeichen seiner völligen Befriedigung. Ahoi, Bigfoot! Los, drüber! Macht schon! Als also dieses fröhliche Schiff im Glück auf die schwermütige Pequod zuhielt, hallte der barbarische Lärm gewaltiger Trommeln von ihrer Back herüber, und als es noch näher stand, sah man einen Teil der Mannschaft um die riesigen Tranöfen stehen, welche mit der pergamentenen Blase oder Magenwand des Schwarzwalls bespannt waren und bei jedem Schlag der geballten Männerfäuste ein lautes, donnerndes Dröhnen von sich gaben, während auf dem Achterdeck die Steuerleute und Harpuniere mit den olivbraunen Mädchen tanzten, die mit ihnen von ihren heimatlichen Inseln Polynesiens durchgebrannt waren. Auch Ahab stand auf seinem Achterdeck, zottig und finster, in düsterem Starrsinn versunken, und als die beiden Schiffe ihre Kielwasser kreuzten, das eine voller Jubel über das, was hinter ihm lag, das andere voller Vorahnungen, was ihm bevorstehen mochte. »Kommt rüber! Kommt an Bord! Kommt an Bord!« rief der Kapitän der fröhlichen Bachelor und schwenkte Glas und Flasche. »Hast du den weißen Wal gesehen?« »Nein! Hab nur von ihm gehört! Gibt's den überhaupt?« »Los, los doch! Kommt rüber! Hier ist was los! Ein volles Schiff auf der Heimfahrt!« »Wie zudringlich so ein Narr sein kann«, murmelte Ahab. »Volles Schiff, sagst du. Und auf der Heimfahrt. Na gut, dann bin ich ein leeres Schiff und auf der Ausfahrt. Geh du deinen Weg und ich den meinen.« »Hey, Bugskasten! Vollzeug!« Und während das eine Schiff fröhlich vorm Winde dahinflog, kämpfte das andere starrsinnig gegen ihn an. So trennten sich die beiden Schiffe. Die Mannschaft der Pequod warf der entschwindenden Bachelor ernste, wehmütige Blicke hinterher. Ahab nahm ein kleines Fläschchen mit Sand aus der Tasche. Sein Blick ging zwischen Schiff und Fläschchen hin und her. Er dachte wohl an etwas weit Entferntes, enthielt doch jenes Fläschchen Sand vom Ankergrunde vor Nantucket. In diesem Leben geschieht es nicht selten, wenn die Günstlinge des Glücks auf der richtigen Seite an uns vorübersegeln, dass wir etwas von der steifen Brise erhaschen und, wiewohl zuvor erschlafft, nun freudig unsere Segel schwellen fühlen. So schien es auch der Pequod zu gehen, denn am Tage nach dem Treffen mit der fröhlichen Bachelor wurden Wale gesichtet und 4 erlegt, einer von Ahab. Die Wale waren fern voneinander verendet, der eine weit in Luv, der andere nicht so weit in Lee, einer voraus, einer achteraus. Die letzten 3 wurden vor Einbruch der Nacht längsseits gebracht, aber der in Luv liegende Wal konnte nicht vor Morgengrauen erreicht werden, und das Boot, das ihn erlegt hatte, blieb die ganze Nacht an seiner Seite. Es war Ahabs Boot. Ahab und seine Mannschaft schienen zu schlafen, nicht aber Fedallah, der Parse. Er hockte im Bug und betrachtete die Haie, die gespenstisch den Wal umspielten und mit ihren Schwänzen leicht an die dünnen Zedernplanken schlugen. Schon wieder diese Träume. Nichts als Totenbaren. Fedallah. Hab ich dir nicht gesagt, alter Mann, weder Bahre noch Sarg wird dir beschieden sein? Ehe du auf dieser Reise stirbst, musst du 2 Bahren auf dem Meer gesichtet haben. Die erste, nicht von Menschenhand gemacht. Die zweite, äußerlich aus Holz gezimmert, das in Amerika gewachsen. Ei, ei, Parse, ein wunderlicher Anblick. Das Schauspiel werden wir so bald nicht sehen. Glaubst du denn nicht, alter Mann? Du kannst nicht sterben, wie du das erblickt. Und das andere? Was der mir sagt, ist über deine Rolle. Auch wenn es zum Letzten kommt. Ich werde dir vorangehen als dein Lotse. Das sagte ich. Und wenn du mir vorausgegangen bist, falls es je geschieht, ehe ich dir dann nachfolge, musst du mir doch immer noch erscheinen, mich zu führen. War es nicht so? Zwiefach Unterpfand ist's dafür, dass ich Moby Dick töte und doch überlebe. Dann nimm noch dies als Unterpfand, sprach der Parse, und seine Augen glommen im Dunkeln wie Feuerkäfer. Allein Hanf kann dich töten, alter Mann. Hanf? Meinst du den Galgen? Dann bin ich unsterblich. Zu Land und zu Wasser. Hörst du mich, Fedallah? Unsterblich. Endlich näherte sich die Fangzeit auf der Linie, und jeden Tag, wenn Ahab aus seiner Kajüte kommend einen Blick nach oben warf, griff der wachsame Rudergänger kräftig in die Spaken, und die Seeleute nahmen diensteifrig an den brassen Aufstellungen. Es ging schon auf Mittag zu. Ahab hatte im Bug seines hoch aufgeheißten Bootes Platz genommen und schickte sich an, wie jeden Tag die Sonne zu schießen, um den Breitengrad zu bestimmen. Nun sind die Sommertage in den Gewässern um Japan manchmal wahre Springfluten schimmernden Lichts. Der wolkenlose Himmel glänzt wie gelackt, die Kim flimmert, und der nackte, unverschleierte, strahlende Schein gleicht der unerträglichen Herrlichkeit von Gottes Thron. Wie gut, dass Ahabs Quadrant mit Farbgläsern versehen war, durch die er dieses Sonnenfeuer anvisieren konnte. Schließlich war die Observation beendet, und Ahab kritzelte mit einem Bleistift Zahlen auf sein Knochenbein, um ihre genaue Breite zu diesem Zeitpunkt zu berechnen. Dann versank er für eine Weile ins Träumen, blickte abermals zur Sonne auf und murmelte bei sich: Du Seezeichen, du erhabener, mächtiger Lotse, du zeigst mir getreulich, wo ich jetzt bin,

Des Stigos weiße Haifischzähne leuchteten unheimlich aus seinem geöffneten Mund. Und in dem übernatürlichen Licht brannten die Tätowierungen auf Quiquecks Leib wie Satans blaue Flamme. Ei, ei, Männer, rief Ahab. Ja, schaut hinauf. Das Elmsfeuer ist es. Seht's euch gut an. Die weiße Flamme leuchtet uns den Weg zum weißen Wal. Gib mir die Kette vom Großmast herüber. Ich will den Pulsschlag spüren und den meinen dagegenhalten. Blut gegen Feuer. So. So geht's! Damit wandte er sich um, die Kette fest in seiner Linken haltend, stellte den Fuß auf den knienden Parsen und stand den Blick starr nach oben gerichtet, den rechten Arm steil ausgestreckt vor der drei gezackt flammenden Dreieinigkeit. O du reiner Geist von reinem Feuer, den ich auf diesen Meeren einstmals wie ein Perser angebetet, bist du in diesem heiligen Akt mich so versehrtest, dass ich bis heute diese Narbe trage. Jetzt erkenne ich dich. Nur wer dir trotzt, verehrt dich recht. Du hast mich aus deinem Feuer geschaffen. Und wie ein echtes Kind des Feuers fauch ich's wieder dich zurück. Du kannst mich blenden. Doch dann kann ich noch tasten. Du kannst mich verzehren. Doch dann kann ich die Asche sein. Nimm diese armen Augen, diese schützenden Hände als Huldigung entgegen. Ich tät es nicht. Die Blitze zucken mir im Schädel. Die Augen brennen. Mein Hirn ist wie zerschmettert und ich bin wie enthauptet, als ob mein Kopf betäubt über den Boden rollte. Oh, oh, wie wohl geblendet will ich dennoch zu dir sprechen. Bist du auch Licht? Entspringst du doch der Finsternis, ich aber bin die Finsternis, die aus dem Lichte sprang, dir entsprang. Die Feuerspeere lassen ab. Ihr Augen, öffnet euch. Seht ihr es oder nicht? Da brennt das Feuer. O Feuer, du Findling, du ewiger Einsiedler, auch du hast dein unsagbares Geheimnis, dein ungeteiltes Leid. In dieser stolzen Pein erkenne ich meinen Ahnen wieder. Lohe auf und lecke am Himmel, ich lodere mit dir, ich brenne mit dir, ich will mit dir verschmelzen. Ich trotze dir und so verehr ich dich. »Das Boot«, schrie Starbuck. »Sehe dein Boot, alter Mann!« Ahabs Harpune, sein in Perths Feuer geschmiedetes Eisen, ragte über den Bug des Fangboots hinaus und eine fahle, waagerechte, zweigezackte Flamme züngelte nun auf der scharfen Stahlspitze der stumm brennenden Harpune einer Schlangenzunge gleich. »Lass ab! Gott ist wider dich, alter Mann! Lass ab!« Und brast die Rahen vierkant, solange es noch geht. Lass uns mit günstigem Winde heimwärts segeln. Für eine andere, bessere Fahrt als diese. Lasst uns umkehren. Halt, Männer! Ahab warf den Blitzableiter aufs Deck, dass die Kettenglieder schepperten, ergriff die brennende Harpune, schwang sie wie eine Fackel gegen die Männer und schwor, den ersten damit zu durchbohren, der auch nur einen Tampen löse. Euer Schwur! Den weißen Wal zu jagen. Bindet euch so fest wie meiner. Seht her. So blase ich die letzte Furcht auf einmal weg. Und er löschte die Flamme mit einem Atemzug. Und wie die Menschen bei einem Wirbelsturm über flachem Lande die einsame, riesige Ulme meiden, welche umso gefährlicher ist, weil sie so hoch und breit aufragt und somit den Blitzen ein besseres Ziel bietet, so rannten die Männer entsetzt davon. Halt, lascht alles fest! Ein Sturm hebt an. Nichts wird gefiert und nichts wird verholt. Nur ein Feigling verholt, wenn Sturm aufzieht. Los! An die Arbeit! Ei, ei, Sir. Hey, Mr. Stubb, was für ein Sturm heute Nacht? Ja, was für ein Sturm! Schnapp dir einen Turn, Mr. Stubb, und schlag ihn rum. Anker festlaschen, Mr. Flash. Und hier den Knoten festgekloppt. Hey, Stubb, was für ein Sturm! Ei, Flash, ist eine üble Nacht! Einige Stunden nach Mitternacht flaute der Wirbelsturm ab. Sogleich wurden die drei Ersatzsegel angeschlagen und gerefft und weiter Achtern ein Sturmgaffelsegel gesetzt, sodass das Schiff bald wieder einigermaßen genau steuerte und der Rudergänger erneut einen Kurs erhielt bis auf weiteres Ost-Südost, welchen er nach Möglichkeit steuern sollte. Solange der Taifun tobte, hatte der Mann nämlich nur steuern können, wenn die Launen des Sturmes es zuließen. Er brachte das Schiff nun so dicht wie möglich an den befohlenen Kurs, ließ den Kompass nicht aus den Augen und siehe da, ein gutes Zeichen. Der vorher widrige Wind schien herumzuholen. Ei, die hässlichen Böen wurden zur schönen Brise. Sogleich wurden die Rahen vierkant gebrast. Starbuck hatte Befehl erhalten, jede bedeutsame Veränderung an Deck sofort und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu melden. Deshalb begab er sich wie gewohnt, kaum dass er die Rahen getrimmt hatte, widerwillig und ahnungsvoll unter Deck, um Kapitän Ahab von der neuen Lage in Kenntnis zu setzen. An der Schlafkammertür angekommen, hielt er unwillkürlich für einen Augenblick inne, bevor er klopfte. Die unstet flackernde Kajütslampe pendelte in langen Schwüngen hin und her und warf unruhige Schatten auf die verriegelte Tür des Alten, eine dünne Tür mit einer Gitterblende anstelle der oberen Füllung. Die geladenen Musketen im Wandhalter offenbarten sich schimmernd seinem Auge aufrecht gegen das vordere Schott gestellt. Er hätte mich einmal fast erschossen. Diese Muskete hier hielt er auf mich gerichtet. Ob sie geladen ist? Mal sehen. Hi. Pulver auf der Pfanne, das ist nicht gut. Halt. Ich will mein Zittern selbst kurieren, weil ich es überdenke. Bin gekommen, ihm den günstigeren Wind zu melden. Aber was heißt günstig? Günstig für Tod und Verderben. Ein günstiger Wind, der günstig nur für den verfluchten Walfisch weht. Das ist genau das Rohr, das er auf mich gerichtet hielt. Er hätte mich getötet mit eben diesem Ding in meiner Hand. Ah ja, der würde auch die ganze Mannschaft töten. Wird man ihn also just in diesem Augenblick beseitigen? Er könnte das Verbrechen nicht begehen. Da kenne ich meine Anwederlohe auf. Psst. Er spricht im Schlaf. Springst du doch der Finsternis. Dort liegt er im Schlafe. Oh. Dort drin. Oh. Im Schlafe. Oh. Oh. Oh. Ei, doch ist er noch am Leben und wird bald wieder wach. Dann werde ich dir nicht widerstehen können, alter Mann. Du wirst dein Ohr verschließen und nicht hören wollen. Keine Vernunft, kein Bitten und kein Flehen, all das verachtest du. Deinen klaren Worten klipp und klar gehorchen, was anderes kennst du nicht. Du sagst, die Männer hätten deinen Schwur geschworen. Du sagst, wir alle wären Ahabs. Was also bleibt? Das Land ist hunderte von Meilen weg. Ich stehe allein auf offener See. Zwei Ozeane und ein ganzer Kontinent sind zwischen mir und dem Gesetz. Ei, ei, so sieht's aus. Ist der Himmel ein Mörder, wenn sein Blitz einen künftigen Mörder im Bette erschlägt und das Laken zum Leichentuch wird? Auf dieser Höhe schaukelt drinnen Ahabs Hängematte. In dieser Richtung liegt sein Kopf. Ein sanfter Fingerzug. Und Starbuck überlebt vielleicht. Kann Frau und Sohn in seine Arme schließen. Oh, Mary, Mary. Oh, mein Junge. Doch, wenn ich dich nicht jetzt zum Tod erwecke, alter Mann, wer weiß, in welche tiefsten Tiefen Starbucks Leib in einer Woche sinken mag. Er und die ganze Mannschaft. Großer Gott! Wo bist du? Soll ich? Soll ich? Der Sturm ist abgeflaut, Sir. Der Wind hat gedreht. Fock- und Großmaßsegel sind angeschlagen und gerefft. Das Schiff liegt auf Kurs. Wie der Arm eines Trunkenen schlug die Muskete, die immer noch auf Ahab gerichtet war, gegen das Türholz. Es war, als würde Starbuck mit einem Engel ringen. Dann aber wandte er sich ab, stellte das Todesrohr wieder in seinen Halter und ging zurück an Deck. Am nächsten Morgen wallte das noch aufgewühlte Meer langsam in langen, mächtigen Wogen hinter der gurgelnden Spur der Peakwood und schob sie wie mit Riesenhänden voran auf ihre Bahn. Die stete, steife Brise füllte Luft und Himmel, die weiten, windgebauschten Segeln glichen. Die ganze Welt lief rauschend vor dem Winde. Lange stand Ahab allein, in verzaubertes Schweigen versunken, und wenn die Peakwood stampfend ihren Bugspriet senkte, dann drehte er sich um und sah nach vorn auf die helle Bahn der Sonnenstrahlen, und wenn sie dann ihr Heck ins Wasser tauchte, so blickte er nach Achtern, wo die Sonne stand, und sah dieselben gelben Strahlen sich mit der steten Spur des Kielwassers verquicken. Da aber fiel ihm ein anderer Gedanke jäh in die Zügel. Er eilte zum Rudergänger und fragte erregt, wie das Schiff steuere. Ost, Süd, Ost, Sir, antwortete der Rudergänger erschrocken. Du lügst, und schlug ihn mit der geballten Faust. Ostkurs so früh am Morgen und die Sonne achte aus. Jedermann an Deck zeigte sich zutiefst verwirrt. War doch allen entgangen, was Ahab soeben entdeckt hatte. Ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, Mr. Starbuck. Blitz und Donner haben heute Nacht unsere Kompasse verkehrt. Das ist alles. An dieser Stelle sei erwähnt, dass so etwas gelegentlich durchaus vorkommt, wenn ein Schiff in einen heftigen Sturm gerät. Wie jedermann weiß, ist die magnetische Energie in der Kompassnadel des Seefahrers im Wesentlichen nicht anders als die Elektrizität im Himmel. Folglich sind solche Vorfälle nicht weiter verwunderlich. Andererseits wusste der alte Mann nur zu gut, dass das Steuern nach umgepolten Nadeln zwar zur Not möglich war, dass aber die abergläubischen Seeleute sich nur zitternd und zagend damit abfinden und es als schlimmes Vorzeichen deuten würden. Männer! Blitz und Donner! Haben Ahabs Kompass verdreht! Doch hier! Seht! Die Nadel eines Seelmachers! Aus diesem Stück kann Ahab selbst sich eine Nadel machen, die so verlässlich ist wie jede andere. Seht her! Mit einem Schlag des schweren Schiffshammers trennte Ahab die Stahlspitze von einer Lanze, reichte dem Steuermann die geköpfte lange Eisenstange und hieß ihn, sie senkrecht zu halten, ohne mit dem Ende das Deck zu berühren. Dann schlug er mit dem Hammer einige Male auf das obere Ende der Stange ein, legte die stumpfe Nadel darauf und hämmerte behutsam noch ein wenig auf sie ein, während der erste weiter die Stange hielt. Hierauf nahm er die Nadel und vollführte mit ihr ein paar seltsame Bewegungen, sei es um den Stahl magnetisch zu machen, sei es bloß um die Ehrfurcht der Männer zu steigern, und verlangte dann nach einem Stück Zwirn. Er trat ans Kompasshäuschen, hob die beiden umgepolten Nadeln ab und hängte die Segelnadel an ihrer Mitte waagerecht über einer der Windrosen auf. Zuerst kreiste die Stahlnadel zitternd und bebend um und um, doch schließlich kam sie zur Ruhe. Worauf Ahab, der gespannt auf das Ergebnis gewartet hatte, vom Binakel zurücktrat, mit ausgestrecktem Arm darauf zeigte und rief: »Seht nun selbst, ob Ahab nicht über den Magnetstein herrscht. Los, seht selbst!« »Die Sonne steht im Osten und dieser Kompass ist Zeuge.« »Kommt her!« Einer nach dem anderen traten sie vor und warfen einen Blick in das Kompasshäuschen. Denn unwissend wie sie waren, überzeugte sie nur ihr eigener Augenschein. Einer nach dem anderen schlich betreten davon. »Kommt, Kirsten! Jeder Ausguck! Seht ihr was?« »Ja, Sir! Schiff voraus, Sir! 3 Backbord!« Zielstrebig zog die Peakwood ihre Bahn. Die Wellen und Tage, sie rollten vorüber und ein weiteres Schiff kam in Sicht. Es war die Delight aus Nantucket. »Schiff, ahoi! Ahoi, Peakwood! Ahoi! Hast du den weißen Wal gesehen? Sie selbst!« Der hohlwangige Kapitän an der Heckreling zeigte mit seinem Sprachrohr auf das Bootswrack, 8 oder 9 Fuß dwars über dem Achterdeck. »Hast du ihn getötet?« »Getötet? Die Harpune, die das schafft, ist doch nicht geschmiedet, Mann!« Er warf einen wehmütigen Blick auf eine pralle Hängematte an Deck. Ein paar Seeleute waren schweigend damit beschäftigt, ihre übereinandergeschlagenen Seiten zusammenzunähen. Was heißt noch nicht geschmiedet? Ahab riss Perths Eisen aus der Gabel, hielt es hoch. Sieh her, Landsmann! In dieser Hand hier halte ich seinen Brot! In Blut und Blitz ist dieser Stahl gehärtet! Und ich schwöre, ihn ein drittes Mal zu härten! In jenem heißen Fleck an seiner Flosse, dort, wo er am stärksten sein verfluchtes Leben spürt! Dann Gott mit dir! Hier, siehst du das? Er wies auf die Hängematte. Ich begrabe einen, nur von fünfen. Fünf von meinen Männern sind ertrunken. Ja, du segelst gerade drüber mit deinem Schiff. Also, Gott mit dir! Dann wandte er sich an seine Mannschaft und begann mit erhobenen Händen die Predigt. Wie ein Blitz fuhr Ahabs Schrei zwischen seine Männer. Vollbrassen! Ei, Sir! Gib Luft, Rudermann! Los, alle Mann an die Segel! Ruder gegen Abachschan! Gib Luft, Ruder! Aber die jäh aufgescheuchte Pequod war nicht schnell genug, dem Klatschen des aufs Wasser schlagenden Leichnams zu entgehen. Ja, wohl nicht einmal schnell genug, einer gespenstischen Taufe zu entfliehen, als ein paar aufspritzende Tropfen ihren Rumpf besprengten. Als Ahab nun von der trauernden Delight fortglitt, hing Quiquex Sarg als Rettungsboje noch immer am Heck und schwang sanft hin und her. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. 9. Teil. Ismael, Rufus Beck. Melville, Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab, Manfred Zapatka. Starbuck, Ulrich Mattes. Stubb, Bernhard Schütz. Quiquick, Rudolf Daruoura Grün. Schmied, Jochen Striebeck. Schiffsjunge Pip, Jonathan Beck. Und viele andere. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.